Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Hunderte von Akten. Das heißt, es gibt hunderte von Kindern, die in Zuständen leben, die eigentlich unserer Gesellschaft überhaupt nicht würdig sind. Zu Hause läuft ein riesiger Fernseher, der ist halb so groß wie die Stube. Und das ist es. Und dann gibt es einen Raum, der ist gestopft voller alter Wäsche. Und irgendwo da drin schlafen auf dem Fußboden Kinder. Und die Eltern konnten das alles mal. Natürlich, wenn das Kind tot ist, dann kann man von Misserfolg sprechen, ne? Glücksspiel Kinderschutz von Charlie Kowalczyk. Ich bin Alex und wohne in Hamburg. Hier wohnen auch meine Tante, mein Onkel und meine besten Freunde. Ich bin in der 2. Klasse. Mama holt mich fast immer zu spät vom Hort ab. Dann sind die anderen Kinder meistens schon weg. Das finde ich blöd. Wer mein Vater ist, weiß ich nicht. Zweimal die Woche kommt Uta zu uns nach Hause, weil meine Lehrerin das Jugendamt angerufen hat. Ich treffe mich mit Kindern und Jugendlichen, deren Familien vom Jugendamt Unterstützung erhalten. Eltern und Pflegeeltern haben den Gesprächen ihrer Kinder mit mir zugestimmt. Allerdings müsse, so die Bedingung, die Anonymität gewahrt bleiben. Deshalb wurden die Texte nachgesprochen. Ich bin oft sauer, manchmal aber auch traurig, weil Mama nie mit mir spielt. Sie sagt immer, sie hat keine Zeit. Morgens geht sie putzen und abends arbeitet sie in der Tankstelle. Und dann langweile ich mich. Adenauer hat damals gesagt, mit den Alten muss man sich solidarisieren, Kinder kriegen die Leute von alleine. Und lange Zeit herrschte in Deutschland der Glaube, Kinder erziehen sei eine Privatsache der Eltern und da mischt man sich nicht ein. Und ob du dein Kind prügelst, ob du dein Kind lieb hast, ob du dein Kind wie auch immer behandelst, das ist deine Privatsache. Ekin Deligöz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, lächelt, wenn sie hört, dass früher alles besser gewesen sein soll. In den 50er, 60er oder auch noch in den 70er Jahren sei es eher die Regel als die Ausnahme gewesen, von den Eltern gezüchtigt zu werden. Die schlechtesten Eltern sind besser als das beste Heim, hieß es, oder eine Tracht Prügel schadet nicht. Ich erinnere mich noch gut, wie meine Klassenkameraden und ich Angst hatten, mit dem Zeugnis nach Hause zu gehen. Wir machten noch den einen oder anderen Umweg, um uns dann doch dem Unvermeidlichen zu stellen. Heute sind Kinder nicht mehr ganz so schutzlos ihren Eltern ausgeliefert. Seit dem Jahr 2000 haben sie das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Paragraf 1631 BGB Absatz 2. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und damit haben wir einen Kulturwandel eingeläutet. Und heute würde niemand es mehr wagen zu sagen, Kinder sind eine Privatsache, sondern wir alle sagen, die Gesellschaft ist mitverantwortlich, dass Kinder in unserem Land eine Chance kriegen, zu Chancengerechtigkeit, zur Teilhabe in der Gesellschaft. Wir haben in den letzten Jahren einige Gesetzesänderungen vorgenommen, gerade in dem Kinder- und Jugendhilfebereich. Der berühmteste Paragraph ist der Paragraph 8a, das nennt sich der Kinderschutzparagraph. Das verpflichtet die öffentlichen Einrichtungen und die Gesellschaft dazu, Kinder besser wahrzunehmen und zu schützen. In der Konsequenz heißt es natürlich, wir müssen dafür auch Infrastruktur und Personal zur Verfügung stellen. Ich habe kein gutes Gefühl, bis ich weiß, dass das jetzt zu einem... Das ist ein Notfall geworden. Ich rufe die Familienhelferin an. Ich muss die Sache systematisch... Also entweder wir schauen vorbei und sie ist da und es geht beiden gut, oder sie ist da, macht aber die Tür nicht auf und es geht beiden gut, oder sie macht die Tür nicht auf und... Das Wohl des Kindes könnte akut gefährdet. In Deutschland sterben jede Woche 3 Kinder durch Gewalt oder Verwahrlosung. Manche, obwohl sie im Blick der Jugendhilfe waren, so wie in Bremen. 2006 wurde hier Kevin tot im Kühlschrank gefunden. Der Junge war gerade 2 Jahre alt. Das war so grausig. Aber irgendwie kam auch so ein Gedanke auf zu denken, naja, das musste passieren. Die Leute, die zuständig waren, hatten überhaupt keine Zeit mehr. Also vorher war das im Jugendamt so, man machte irgendeine Tür auf oder war mit jemandem verabredet. Dann kam ein ganz langer, dunkler Raum voller Akten mit einer völlig vereinzelten Person da drin, die irgendwie versuchte, dieses Elend, um das es nun ging, zu verwalten. Und das ist inzwischen deutlich anders. Elsa Laue arbeitet als Familienpädagogin in Bremen bei der Caritas, dem katholischen Wohlfahrtsverband. In den Jugendämtern, erzählt sie, wurde jahrelang beratende sozialpädagogische Hilfe abgebaut. Soziale Dienste wie der Pflegekinderdienst und andere Dienste wurden an freie Träger abgegeben. Insgesamt habe man in Bremen die Jugendhilfe um mehr als ein Drittel gekürzt. Damit könne man weder Familien fördern noch Kinder schützen. Insofern, ich meine, es klingt wirklich komisch, wenn man sagt, aber im Grunde ist der für alle Bremer Kinder mitgestorben. So ein Gedanke kommt einem dann schon. Ja, das ist das Problem in der Sozialpolitik, dass man im Grunde genommen sagt, man will Geld einsparen und dann sich das so lange schönredet, die neuen Modelle, bis man dann denkt, das ist jetzt modern. Klaus Möhle, sozialpolitischer Sprecher der SPD in der Bremer Bürgerschaft, war Mitglied im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Kindeswohl, der nach dem Tod von Kevin eingerichtet wurde. Aber in Wahrheit ist das so, dass es tatsächlich einen unglaublichen Spardruck gab. Und das haben auch alle Mitarbeiter, die wir als Zeugen vorgeladen hatten, im Prinzip so gesagt. Auf den Fallkonferenzen wurde als erstes mal gefragt, was kostet die Maßnahme? Und wenn man dann meint, das könnte man noch im Budget unterbringen, dann wurde die Maßnahme bewilligt. Und wenn die Maßnahme zu teuer schien, dann hat man das lieber sein gelassen. Es gab unzählige Hinweise, erzählt Klaus Möhle, dass es dem Zweijährigen bei seinem drogensüchtigen Ziehvater schlecht ging. Sein Amtsvormund und sein Fallmanager hätten versagt. Beide hätten die Notbremse ziehen müssen und sie hätten trotz ihrer hohen Arbeitsbelastung die Notsituation erkennen müssen. Oh, manchmal denke ich, oh, könnte ich doch durchmauern. Oh, wäre ich doch fähig, durch Mauern schauen zu können. Aber dann denke ich auch wieder, ne, wie wäre das denn, wenn ich tatsächlich diese Fähigkeit hätte? Könnte ich dann durch Mauern schauen, jemals noch in Ruhe durch eine scheinbar gewöhnliche Straße, einer scheinbar gewöhnlichen Stadt laufen, müsste ich mir nicht täglich auf meinem Weg zum Amt die unglaublichsten... Viel zu sehr von diesen Zeitungsblasen, die keine Ahnung haben und sich auf alles stürzen, was für Leute, die auch keine Ahnung haben, besonders schön, entsetzlich und abartig... Jetzt habe ich den Satzanfang vergessen, aber egal. Wir haben hunderte von Fallakten nach Kevin uns angeguckt, in der großen Sorge, dass da noch ein Kind in ähnlichen Umständen lebt wie dieser kleine Kevin und man große Angst hatte, dass jetzt noch einem Kind sowas passiert. Hunderte von Akten, das heißt, es gibt hunderte von Kindern, die in Zuständen leben, die eigentlich unserer Gesellschaft überhaupt nicht würdig sind. Kevins Vormund hatte um die 230 Mündel zu betreuen. Der Fallmanager im Amt für Soziale Dienste saß auf Aktenbergen. In Bremen hatte bis 2006, bis zum Fall Kevin, eine große Koalition auf Kosten des Kinderschutzes und auch auf dem Rücken der Beschäftigten im Amt für Soziale Dienste gespart. Jahrelang war kein Personal in den Jugendämtern eingestellt worden. Das hatte zur Folge, dass große Lücken entstanden, als viele erfahrene Fachkräfte auf einmal in den Ruhestand gingen. Andere räumten freiwillig den Platz. Sie konnten und wollten nicht mehr. Dann, nach dem Tod von Kevin, musste überstürzt in neues Personal und fachliche Qualität investiert werden. Es wurde in Bremen ein Kinder- und Jugendschutztelefon installiert, rund um die Uhr erreichbar. Und nicht zuletzt stiegen bundesweit die In-Obhut-Nahmen, also die Herausnahme von Kindern aus gefährdeten Familien. Man sollte auch würdigen, dass die Kinder seit 6 Jahren in ihrer betreuten Wohngruppe leben und sich in ihrer neuen Umgebung, da sollte man sie nicht nach Jahren wieder herausreißen. Das widerspricht jeglichen Erfahrungswerten. Das ist genau das, was ich meine. Oh, diese unzähligen Schreiben dieser in Anführungsstrichen Mutter. Und so völlig unangemessen des Raubes. Oh, diese Anschuldigung, diese ständigen Beschwerden. Oh, Klagen und immer nur von sich. Die spricht immer nur von sich. Von ihrem Leid, davon, dass sie die Kinder will, dass sie die Kinder braucht und nicht was die Kinder. Kein Wort über die Kinder. Heute sichern Sozialarbeiter sich eher ab, nehmen lieber ein Kind zu früh als zu spät aus der Familie. Für das tief verschuldete Bundesland Bremen sei das schwer zu schultern, sagt Finanzsenatorin Caroline Linnert. Es ist in dem Bereich sehr stark gespart worden und da meine ich nicht gespart, sondern eher gekürzt. Wir versuchen natürlich hier auch die finanzielle Lage in den Griff zu bekommen. Der Bereich Kinderschutz wird besser ausgestattet. Dieses Geld, was die Sozialleistungen steigern, muss ich woanders her rauskürzen. Das tun wir auch, aber natürlich löst das keine Begeisterung aus. Deshalb ist es für Bremen wichtig, eine Politik zu machen, wo gerade von den Menschen, die dauerarbeitslos sind, viele eine Chance erhalten, doch noch in Lohn und Brot zu kommen, um sich eben selber helfen zu können. In Bremen lebt jedes dritte Kind von Hartz IV. Das steht in einer Studie des Bremer Institutes für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe von 2013. Die Familienpädagogin Elsa Laue erfährt täglich, was Armut für den Kinderschutz bedeutet. Da ist eine Familie mit drei Kindern und aufgrund von Umstrukturierung sind Vater und Mutter ihre Arbeit losgeworden und die haben dann versucht oder versuchen es immer noch über eine selbstständige Tätigkeit, die sie im Grunde rund um die Uhr in Beschlag nimmt, versuchen die ihr Leben zu retten. Die haben eine ältere Tochter, die ist noch so dann zum Schluss einigermaßen durch die Schule gekommen, sollte real werden, ist dann noch Haupt geworden, so gerade eben. Einen 14-jährigen Sohn, der mal als guter Grundschüler gestartet ist und der nur noch in irgendeinem Internetcafé abgehangen hat und nicht mehr unterrichtbar war, sagen seine Lehrer. Der saß da irgendwo unterm Tisch und das über Jahre. Der ist jetzt in einer Wochengruppe fremdplatziert und dann haben die noch einen 3-Jährigen. Der war im Kindergarten nicht mehr zu handeln. Der musste eine persönliche Assistenz 1:1 haben. Das heißt, da musste die ganze Zeit eine junge, erwachsene Frau um dieses Kind sein, damit der denen nicht auf die Straße gelaufen ist oder irgendwo runtergestürzt. Weil der einfach überhaupt nicht mehr sozialisiert war. Zu Hause läuft ein riesiger Fernseher, der ist halb so groß wie die Stube. Und das ist es. Und dann gibt es irgendwelche einen Raum, der ist gestopft voller alter Wäsche und irgendwo da drin schlafen auf dem Fußboden Kinder. Und die Eltern konnten das alles mal. Als die noch ihre Arbeit hatten, war das so eine normale, durchschnittliche Familie. Und da gab es noch einen Alltag und einen Sonntag und einen Abend und einen Heiligabend. Das gibt es alles nicht mehr. Jetzt werden sie zwangsgeräumt. Also die Wohnung wird gepfändet. Die haben das auch nicht mehr geschafft, ihre Existenz zu sichern. Der Tod von Kevin wirkte über Bremen hinaus. Das Vormundschafts- und Betreuungsrecht wurde geändert. Ein Vormund, der vom Familiengericht bestellt wird, wenn den Eltern ganz oder teilweise das Sorgerecht entzogen wurde, darf seit Juli 2012 höchstens 50 Mündel betreuen. Die solle er in der Regel einmal im Monat sehen. Täglich zwei Mündel zu sehen und sich Zeit für sie zu nehmen, kaum zu schaffen sei das, erzählen mir Vormünder. Zwar sei die Fallzahl-Obergrenze ein mutiger Schritt des Gesetzgebers, aber eigentlich seien 30 Mündel mehr als genug. Hält sich Bremen daran, den Kinderschutz nicht mehr zu vernachlässigen, frage ich Klaus Möhle, den sozialdemokratischen Bürgerschaftsabgeordneten. Mein Eindruck ist, dass jetzt schon wieder so eine gewisse Routine eingetreten ist und man auch schon wieder die ein oder andere Stelle eher nicht wieder besetzt, nicht neu besetzt, wo ich glaube, dass das ein großer Fehler ist. Gern hätte ich einen Tag im Bremer Amt für Soziale Dienste verbracht, um mir selbst ein Bild von den heutigen Arbeitsbedingungen zu machen. Aber der Pressesprecher der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen sagte mir in einer E-Mail vom April 2013 endgültig ab. Begründung: Die Amtsleitung des Amtes für Soziale Dienste hätte keine Mitarbeiter gefunden, die für eine so enge Begleitung zur Verfügung stehen. Zwischen Basis und Gesetz, um überhaupt irgendwie arbeiten zu können. Die Frage ist doch eher, wie können wir uns absichern? Wie können wir uns absichern, damit niemand am Ende mit dem Finger auf uns zeigt, uns anzeigt, uns wegen unterlassener Hilfestellung verurteilt, der Vernachlässigung beschuldigt, als gäbe es keine anderen Menschen, die hier und jetzt in der Verantwortung stehen. Keine Nachbarn, keine Verwandten und vor allem keine Eltern. Und damit ist das Gespräch beendet. Ich bin Anna und ich gehe in die erste Klasse. In der Schule habe ich keine Freunde. Ich bin jetzt bei Pflegeeltern, weil Mama und Papa gestritten haben. Papa hat Mama gehauen, mich auch. Manchmal haben die nachts mein Zimmer abgeschlossen und ich konnte nicht aufs Klo. Aber Mama hat mir oft Eis gekauft und Spielsachen. Ich möchte wieder nach Hause. Am Anfang habe ich Mama und Papa nicht so vermisst. Jetzt schon. Meine Pflegemutter hat mit mir geschimpft, weil ich mit der Schere meine Haare abgeschnitten habe. Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, sitzt die an meinem Bett. Ich muss oft weinen. Vielleicht bin ich jetzt hier, weil ich nicht lieb war. Auch in Hamburg starben Kinder aus Familien, die in Kontakt mit dem Jugendamt waren. 2005 wurde die 7-jährige Jessica tot in ihrem Kinderzimmer gefunden. Sie wog nur noch 9,5 Kilo, das Gewicht einer 2-Jährigen. 2009 verhungerte Lara Mia, 9 Monate alt. Und 2012 wieder ein totes Kind in Hamburg. Chantal starb an einer Methadonvergiftung. 2 Wochen vor ihrem Tod besuchte das Jugendamt das Mädchen. Die Wohnung war verwahrlost. Chantal hatte kein eigenes Zimmer, keinen Schrank, nicht einmal ein eigenes Bett. Sie wurde 11 Jahre alt. Ich wollte doch nicht helfen. Na, bei Chantal, das muss man sagen, ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was man sich vorstellen kann. Das Kind ist in ein Unglück hineingeboren bei seinen leiblichen Eltern und ist durch eine unsagbare Verkettung von nicht hinnehmbaren Vorfällen in diese Pflegefamilie gekommen. Also die leibliche Mutter von Chantal, die ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, hat dieses Kind zu dieser Familie gegeben und hat sozusagen über den Aufenthalt ihrer Tochter bestimmt. Und das Jugendamt und der ASD hat das dann nachvollzogen, was die Mutter bereits getan hatte. Dabei ist es unterblieben, diese Pflegefamilie auf ihre Geeignetheit zu prüfen. Das Kind hätte nicht in diese Familie kommen dürfen, die Familie hätte nicht als Pflegefamilie anerkannt werden dürfen. Es gab 17 Hinweise an das Jugendamt, dass es Chantal in der Pflegefamilie nicht gut ging. Warum ist niemand dem nachgegangen, frage ich Detlef Scheele, Senator für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg. Das kann ich Ihnen nicht erklären, weil Jugendhilfe eine kommunale Angelegenheit ist. Und der Jugendamtsleiter von Mitte oder der Leiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes in Wilhelmsburg in der Erklärungspflicht ist, zu erläutern, warum offensichtlich Schule und Nachbarschaft dort angerufen hat und sich niemand darum gekümmert hat. In Hamburg seien die Jugendämter gut mit Personal ausgestattet. Daran könne ihr Versagen nicht liegen, erklärt der Senator. Wir sparen nicht, wir konsolidieren nicht. Das Geld, was der Kinderschutz braucht, kriegt er. Wir haben enorme Steigerungsraten da in der Vergangenheit gehabt. Wir haben sie auch in die Zukunft. Da spielt die Schuldenbremse wirklich zurzeit gar keine Rolle. Ich verabrede mich mit Peter Marquardt. Der 55-Jährige war nach dem Tod von Kevin von 2007 bis 2012 Jugendamtsleiter in Bremen. Jetzt leitet er das Jugendamt in Hamburg-Mitte. Wir erlauben uns Krankenhäuser mit vielen Milliarden Kosten in diesem Land und trotzdem sterben Menschen in Krankenhäusern. Kein Mensch stellt deswegen das System Krankenhaus in Frage. Wir haben dankenswerterweise eine gut funktionierende Feuerwehr. Die ist auch nicht schuld daran, dass Häuser abbrennen. Also insofern, wenn der soziale Dienst irgendwo tätig wird, ist er nicht daran schuld, dass bestimmte schwierige Lebensverhältnisse entstanden sind, wo das Optimum, was wir manchmal erreichen können, ist, Familien in heiklen Situationen etwas zu begleiten, damit sie einigermaßen zurechtkommen. Und an irgendeiner Station dieses Lebensweges geht dann doch mal was schief. Ich überlege jetzt, ob ich einfach den Hörer mal weitergebe und Sie beide miteinander reden, wie das denn aussehen könnte. Ich möchte in Hamburg-Mitte einen Tag im Jugendamt verbringen, ein bisschen Alltag mitbekommen. Das ist gar nicht so einfach. Erst recht nicht nach dem Tod der 3 Kinder. Jugendamtsleiter Peter Marquardt versucht, mir zu helfen. Auch in Hamburg gehen viele erfahrene Sozialarbeiter in Ruhestand. Andere sind erschöpft und quittieren den Dienst. Die Fluktuation ist hoch. Über 50% der Fachkräfte im Amt für Soziale Dienste in Hamburg-Mitte kamen erst in den letzten 3 Jahren dazu. Mit einer höheren Gehaltseinstufung hat man versucht, qualifizierte Berufseinsteiger für die Jugendämter zu gewinnen. Sie müssen jetzt durchhalten. Ihr Alltag ist schwierig, die Verantwortung groß. Sie brauchen Zeit und Erfahrung, die sie nicht haben. Intuition, manchmal auch Glück. Handeln sie zu schnell, ist es Kindesentzug. Wenn sie aber nur einen Augenblick zu lang warten, kann es für ein Kind zu spät sein. Ein Drahtseilakt. Wenn Sozialarbeiter immer nur auf der sicheren Seite sein wollten, könnten wir noch viele Kinder mehr in Obhut nehmen, in Heimerziehung und in Pflegefamilie unterbringen, als wir das zurzeit tun. Das wäre aber fachlich nicht angemessen, denn jede Trennung ist für jedes Kind, und von den Eltern rede ich jetzt noch gar nicht, ein traumatisches Erlebnis. Ich bin unterwegs nach Hamburg. Rein in den Aufzug, hoch in die 10. Etage, klingeln. Ohne Klingeln kein Einlass. Denn nicht alle, die hierher kommen, sind gut gelaunt. Mein Tag im Jugendamt beginnt mit einem Gespräch mit Abteilungsleiter Joachim Gerken. Also, Sie wollen was wissen erstmal über unsere Abteilung. Gut, also unsere Abteilung ist eine Abteilung des Allgemeinen Sozialen Dienstes innerhalb des Jugendamtes, Bezirksamt Mitte. Die Fachkräfte im Amt für Soziale Dienste erzählen, sie vermissten Anerkennung ihrer Arbeit, auch Rückendeckung durch den Bezirk und den Hamburger Senat. Die Medien machten sie kollektiv zu Sündenböcken. Diese Artikel werden doch nur geschrieben, um mit diesem Satz »Das Jugendamt betreute diese Familie schon seit 8 Jahren« zu enden, sowie diese Politmagazin-Beiträge nur gedreht werden, um vor einem geschlossenen Gartentor einer geschlossenen Haustüre zu enden mit dem immer gleichen Kommentar »Wir versuchten mit Herrn Blume zu reden, aber Herr Blume war zu einer Stellungnahme nicht bereit.« Was soll ich da sagen? Wie oft hat man mir schon die Tür nicht geöffnet? Nächsten Monat wird übrigens die große Jahresstatistik fällig. Ich habe die Blätter da drüben. Falls der ein oder andere von euch Lust verspüren sollte, sich das ein oder andere schon mal anzusehen, Dienstag, da hab ich, Dienstag, das muss ich, Dienstag, da hab ich einen Termin mit der Schmidt aus der Reg dich ab, ey. Niemand würde über die vielen Kinder reden, denen es durch ihre Arbeit besser geht, über die Familien, deren Zusammenhalt sie stärken. Das nerve gewaltig, sagt Sozialarbeiterin Irene Machheit. Also ich sehe da gar keine Unterstützung, dass jemand da für uns in die Bresche springt und sagt so, das ist so, ne, man kann die Tür zumachen und ist sie zu, man geht, dann kann immer was passieren. Also das kann man doch nicht verhindern. Und die objektive Seite ist, dem muss ich mich als Amtsleiter seit vielen Jahren auch stellen, dass wir ständig Einsparvorgaben, Rationalisierungswünsche haben. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, im öffentlichen Dienst Personal und Ausgaben einzusparen. Jugendamtsleiter Peter Marquardt. Ob wir unsere Arbeit mit weniger Menschen oder zumindest bei steigenden Fallzahlen nicht mit entsprechend steigendem Personal auch gut machen können, weil es vielleicht irgendwo tatsächlich Potenziale gibt, durch eine bessere Organisation, durch eine bessere Kommunikation, durch eine bessere Vernetzung verschiedener Dienste, nicht einfach auf jedes Problem mit zusätzlichem Personal zu reagieren. Diese Fragestellung halte ich für berechtigt. Allerdings unter ganz engen Haushaltsvorgaben haben wir immer wieder auch die Debatte, dass in Diensten abgebaut wird, wo dies aus fachlichen Gründen nicht mehr zu vertreten ist. Irene Machheit betreut im Augenblick über 80 Fälle. Es reiche ihr jetzt schon. Falldokumentationen, Beratungen, Gerichtstermine, Hausbesuche, Supervision, Hilfeplangespräche, Fallkonferenzen, Kooperation mit anderen Jugendhilfeträgern und so weiter. Neben den Fallzahlen hat man die losen Vorgänge. Das heißt, die Regelung ist ja so, wenn es mehr als 3 Kontakte sind, dann spricht man vom Fall. Wir haben ja hier viele einmalige Beratungsgespräche. Das wird ja alles gar nicht gezählt. Ich werde Toni gerufen. Eigentlich heiße ich Anton. Ich gehe in die 5. Klasse. Schule ist langweilig. Mein Lehrer sagt immer zu mir, du störst nur. Zu Hause können mein Bruder und ich machen, was wir wollen. Mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich. Wir haben verschiedene Väter. Meinen Vater sehe ich selten. Der ist nicht von hier. Wir hängen mit anderen Jungs auf der Straße rum, die sind so 14, 15. Wir rauchen, trinken Alkohol. Meistens langweilen wir uns nur. Wenn ich abends nach Hause komme, ist meine Mutter meistens auch da. Sie sagt nie was. Die ist mit ihren Mackern beschäftigt. Die wollen uns manchmal erziehen. Dann gibt's Streit. Nach Angaben des Statistikamts Nord stiegen in Hamburg die In-Obhut-Nahmen, also die Herausnahmen von Kindern aus Familien, von 2005 bis 2009 um 14%. Bundesweit lag die Steigerung im gleichen Zeitraum bei rund 31%. In Hamburg sind rund 4.400 Kinder und Jugendliche bei Pflegeeltern oder in sozialen Einrichtungen untergebracht. Tägliche Kosten rund 600.000 Euro. Das entspricht pro Tag und Kind rund 136 Euro. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern erwartet uns schon vor dem Dienstzimmer von Christoph Karmann, dem 29-jährigen Sozialarbeiter. Da war sie noch im Krankenhaus und da hatte eben das Krankenhaus hier eben eine Meldung gemacht, dass sie eben die Situation so einschätzen, dass die Kindesmutter überfordert ist. Sie ist bereit, mir von ihrem Leben zu erzählen. Sie blickt nach unten, spricht leise, fast in sich hinein. Also ja, ich wache auf, dann entweder frühstücke ich erst oder ich mache mich erst fertig. Das ist unterschiedlich. Also ich habe zwar nicht immer Appetit, aber ich zwinge mich so ein bisschen zum Frühstück, weil ich auch diese Tablette nehmen muss und überlege ich mir so, ja, was machst du jetzt? Ne? Eigentlich müsste ich zu Hause ein bisschen was machen, aber mir fehlt noch so ein bisschen so dieser Antrieb. Ja, also ich bin im Moment noch so ein bisschen so. Als sie mit ihrem zweiten Sohn schwanger wurde, war gerade die Elternzeit ihres ersten Sohnes zu Ende. Sie fühlte sich völlig überfordert, erzählt sie. Nach der Geburt des zweiten Sohnes dann brach ihr Leben zusammen. Dann waren wir zur Untersuchung beim Arzt und da wurde dann festgestellt, das Baby nimmt nicht genug zu sich, das hat Untergewicht. Ihr dreijähriger Sohn sei eifersüchtig auf den Kleinen, sagt sie, aber sie könne ihm keine Grenzen setzen. Das Jugendamt installiert eine erste Hilfe. Eine Familienpädagogin kam zweimal die Woche in die Familie, doch es half nicht. Die Erschöpfung der Mutter ging tiefer. Ihre Kinder wurden in einem Kinderschutzhaus untergebracht. Zweimal die Woche besucht sie jetzt ihre Söhne, jeweils für 2 Stunden. Also, wo ich sie hingebracht habe, da war ich ganz schön erledigt. Den ganzen Tag war ich so nah am Wasser gebaut. Ne? So, da sind die Tränen geflossen. Ich habe dann gesagt, okay, ich behalte meine Kinder hier im Herzen und versuche sie für die Zeit jetzt aus dem Kopf zu nehmen, damit ich vorwärts komme. Da bin ich gefordert, auch das ganze Helfersystem. Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt ist erstmal Ruhe, akute Situation ist entschärft, den Kindern geht das gut, aber man möchte ja darauf hinarbeiten, dass das Richtziel, erziehungsstarke Mutter, Kinder bei der Mutter. Die 37-Jährige leidet an einer Erschöpfungsdepression, so heißt es offiziell. Niemand weiß, ob sie jemals in der Lage sein wird, ihre Kinder wieder zu sich zu nehmen. Doch um es möglich zu machen, braucht sie Hilfe. Das Helfersystem hat aber Lücken. Sie muss auf einen Therapieplatz warten, Monate vielleicht. Also ich beabsichtige nicht, mich irgendwie zu verletzen oder umzubringen. Ja. Und deswegen bin ich nicht akut gefährdet und deswegen ist das wohl nicht so dringend, jetzt, dass ich jetzt sofort einen Platz kriegen würde. Die sozialen Dienste der Kommunen müssen heute in der Regel mehr Familien beraten und begleiten als früher. Die Öffentlichkeit ist aufmerksamer geworden, Kinderschutzmeldungen nehmen zu. Doch vor allem mehr Eltern fühlen sich überfordert, ihre Kinder zu erziehen. Der Gesetzgeber hat an dieser Stelle vorgesorgt. Familien haben einen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung. Zwischen 1995 und 2011 haben sich die Fallzahlen familienbezogener Erziehungshilfen in Deutschland mehr als verfünffacht. So steht es im 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung vom 30. Januar 2013. Diese Hilfen zur Erziehung sind eine Herausforderung für alle Kommunen. Denn die Kämmerer müssten dafür mehr Beschäftigte in den Jugendämtern einstellen. Doch manche kürzen sogar noch Personal, obwohl die Arbeit zunimmt. Die Sozialarbeiter reagieren mit Überlastanzeigen, mit der schriftlichen Dokumentation, dass ihnen die Arbeit über den Kopf wächst. Die Lage allerdings ändert sich dadurch nicht. So bleibt die Gefahr, ein gefährdetes Kind zu übersehen. Wenn man Glück hat, geht alles gut. Wenn nicht... Jetzt stehe ich hier schon zum vierten Mal und ich hämmere gegen die Tür. Und so wie ich gegen die Tür hämmere, wird mir erst recht niemand aufmachen. So geht das nicht. So geht das nicht weiter. Und ich gehe und während ich gehe und mir folgende Notiz mache, sehe ich mich durch den Flur gehen, über Haufen Kleider steigend, ausgleitend in Speiseresten, die am Boden liegen, hinein in ein vielleicht Wohnzimmer, abgedunkelt voll altem Geschirr, schimmeligen Tassen, Windeln, Müll, Pappkartons und weiter hinein nach hinten, wo auf einer kotverschmierten Matratze etwas liegt, das sich nicht mehr bewegt. Ein viel zu großes, greisenhaftes, faltiges Gesicht und unter der zerrupften Decke, die ich anhebe, anheben muss. Ein bis auf die Knochen abgemagerter Körper, ein Skelett, an dem der riesige Kopf viel zu groß wie fremd über dem eingefallenen Brustkorb liegt. Aus den winzigen und doch zu groß scheinenden Schultergelenken führen viel zu dünne Arme, nur noch Knochen und Sehnen, liegen abgewinkelt und tot auf der nach Urin und Kot. Ich kann doch nicht immer bei allen Leuten die Tür aufbrechen lassen. Das macht man doch nicht, den Leuten einfach so die Tür aufbrechen lassen. Und hinterher gibt's immer nur Ärger wegen der Rechnung. Oh, mehrfach mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Oh, hochgerissen. Oh, du mieser kleiner Schreihals. Oh, hochgerissen und geschüttelt. Oh, schütteln, oh, werfen, oh, schleudern. Oh, gegen die Wand. Oh, erbrechen. Oh, stehen im eigenen Erbrochenen. Oh, stundenlang stehen. Oh, stehen so lange, bis das Erbrochene aufgegessen ist. Selbst Erbrochenes muss vom Erbrecher selbst aufgegessen werden. Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie mit medizinischer Hilfe gut durchkommen, ne? Und dass das eine normale Geburt wird. Und nicht eine. Peter Wilmes telefoniert mit einer Klientin im Krankenhaus, Mutter von 5 Kindern, die alle nicht mehr bei ihr wohnen. Dass sie mit dem 6. Kind schwanger ist, erfuhr der Sozialarbeiter erst vor kurzem. Eigentlich wären sie morgen zu einem Hilfeplangespräch verabredet gewesen, um zu überlegen, wie es mit ihr und den Kindern weitergeht. Jetzt hat sie abgesagt. Was glauben Sie, sagt er mir später, was einem die Klienten manchmal alles erzählen? Auch wenn sie zu einem Hausbesuch in eine Familie kommen. Deshalb sei es auch wichtig, zu zweit dahin zu gehen. Durch den fachlichen Austausch sinke die Fehlerquote. Ohne Supervision, sag ich mal, in unserer Arbeit, wer sich das nicht gönnt zu bestimmten Zeiten, also der kann mit seinem Seelenleben Bruchlandung erleiden. Ne? Ich habe in den 80er Jahren 4, 5 damals ältere Kollegen, die mein Alter so hatten, so um die 60, Mitte 50 waren, da waren 2 richtig auf Tablette, weil es gar nicht mehr anders ging. Die dritte war manisch-depressiv. Wenn die manisch war, war die nicht auszuhalten. Wenn sie depressiv war, war sie eh nicht da. Ne? Und das war so der Ausklang dieser Menschen ins Rentenalter. Und da habe ich gesagt, so will ich nicht enden. So will ich nicht enden. Wir schaffen das schon. Immer wenn ein besonders grausamer Fall von Kindesverwahrlosung, Misshandlung oder Kindstötung bekannt wird, kochen die Emotionen hoch. Dann versprechen Politiker mehr Geld für den Kinderschutz, Medien suchen den Sündenbock, die Gesellschaft ist empört. Dabei wäre Nachdenklichkeit angesagt, Aufklärung, Zivilcourage. Ich sag mal, 8 von 10 Meldungen kann man knicken. Bei 1, 2 Sachen ist dann schon auch was hinter. Aber das kommt dann mehr von Schule, Kita und sonst woher, von kompetenteren Stellen. Seltener sind es Nachbarn. Aber es wird dann natürlich auch mächtig angeschmerzt. Ne? Also sogenannte Kinderfreunde haben eigentlich ein kinderunfreundliches Motiv so im Hintergrund. Wollen eigentlich lärmunbelästigt wohnen, ne? Und haben dann in der Nachbarschaft Kinder wohnen. Und das läuft dann nicht so. Ne? Ich hab das Kind schon lange nicht mehr im Ganzen gesehen. Einmal vielleicht, oder vielleicht doch nicht, oder vielleicht mal durch den Türspalt, oder ich weiß nicht mehr, vielleicht, kann sein, keine Ahnung. Ist ja schließlich die Mutter, da denk ich, die wird sich schon kümmern, wenn sie da hinten reingeht. Wenn die Ziege meckert, da ist sie schon, keine Ahnung. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Die anderen haben doch auch nichts bemerkt. Per Mail kommen Meldungen aus verschiedenen Institutionen. Von Schulen, Kitas, der Polizei. Das Jugendamt muss jeder Meldung nachgehen. Mache ich mal weiter, ich bin die Innentäkerin. Heute Morgen im Hamburger Jugendamt Mitte. Eine Frau wird im Beisein der Kinder von ihrem Mann geschlagen. Häusliche Gewalt. Geschieht im Schnitt 2 bis 3 Mal wöchentlich bei ihnen, berichten mir die Mitarbeiter. Dann 2 Männer prügeln sich. Der eine Mann hat ein Kind. Die Polizei stellt fest, dass seine Wohnung völlig verdreckt ist. Gilt als Kindeswohlgefährdung, da der Vater an den Wochenenden sein Kind zu Besuch hat. So geht es Tag für Tag beim Amt für Soziale Dienste. Meldung für Meldung. Dann Hausbesuch. Ich wollte mal sagen, so vor 10 Jahren war das eine ganz andere Arbeit. Haben wir viel mehr Hausbesuche gemacht. Sie sitze viel zu lange am Schreibtisch, erzählt Irene Machheit, als wir uns zu einem Hausbesuch aufmachen. Die Dokumentationen würden immer aufwendiger. Hausbesuche würden Zeit kosten, seien für den Kinderschutz aber eigentlich unverzichtbar. Wie es einem Kind wirklich gehe, das könne man nicht übers Telefon erfahren. Unser Hausbesuch führt uns zu einem afghanischen Vater mit 3 Kindern. Seine Frau ist in Afghanistan umgekommen. In Deutschland wurde er als politischer Flüchtling anerkannt. Das Jugendamt soll nun die Kinder schützen und den Vater stärken. Mein Mikrofon halte ich unauffällig. Ein Dolmetscher hilft uns beim Übersetzen. Also eigentlich heißt das Haus Juna Bahnhofsmission. Jeder Fall bringt neue Herausforderungen. Und ein Einsetzen für die Kinder sind wir gut, ne? Ja, natürlich. Die Kinder so. Mein Name ist Macher, ich komme vom Jugendamt. Das ist das Familienzimmer. Ja, Familienzimmer. Ja. Aber es gibt nur ein Zimmer hier, ne? Ja, ein Familienzimmer. Aber alles Problem morgen raus. Seit 8 Monaten wohnt der Vater mit seinen 3 Kindern in einem Zimmer. Die Übergangsbleibe droht zur Dauerwohnung zu werden. Auf dem Boden kein Spielzeug, weder Bücher noch Mahlzeug liegen auf dem Tisch. Hier wartet eine Familie auf ein neues Leben, auf ein eigenes Leben. 8 Monate wie auf Abruf. Jeden Tag müssen die Bewohner von 8 bis 13 Uhr das Haus verlassen, dann wird sauber gemacht. Wie alt sind die Kinder? 10 Jahre, 9 Jahre und 4 Jahre. Ah ja, der andere war 4. Ja, die kleinste 4 Jahre, ja. Und er ist alleine hier. Sind Sie schon mal in die Situation gekommen, überhaupt eine Wohnung anzugucken? Keine Chance. Nein, absagen. Ich heiße Julia und wohne in einer Mädchenwohngemeinschaft. Morgens fällt es mir schwer aufzustehen und in die Schule zu gehen. Dann streite ich mich oft mit Silvia, das ist eine meiner Betreuerinnen. Die lässt nie locker. Ich bin von meinen Eltern weg, weil mich mein Stiefvater gequält hat. Über Jahre hat er das gemacht. Meine Mutter hat mir nicht geglaubt. Heute finde ich das viel schlimmer als damals. Will nicht viel darüber reden. Es gibt Tage, da fühle ich nichts. Alles ist dunkel. Ich will nur weg. Einfach weg. Mit Sonja, die auch in der WG wohnt, kann ich wenigstens lachen. Ich mache jetzt Therapie. Manchmal will ich gar nicht hin. Und dann ist da Dormagen. Modell für einen modernen Kinderschutz in Deutschland. Nach jedem aufsehenerregenden Fall strömen Kamerateams, Radio- und Zeitungsreporter in die Stadt im Rheinland. Ende der 90er Jahre wurde hier der Anfang gemacht, ging man die ersten Schritte zum Dormagener Kinderschutzleitfaden. Im Herbst 2012 fahre auch ich in die Stadt zwischen Köln und Düsseldorf. Zum ersten Mal. Ich treffe mich mit der Jugendamtsleiterin Martina Hermann-Biert und mit Heinz Hilgers, früher Bürgermeister von Dormagen. Seit 20 Jahren ist er Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Und dann haben wir ein Konzept gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen alle Familien, die ein Kind geboren haben, besuchen. Alle, flächendeckend, ohne zu diskriminieren. Keiner soll sich schämen, wenn das Jugendamt kommt. Wir wollen keinen Kontrollbesuch machen, wir wollen einen freundlichen Antrittsbesuch machen. Wir wollen dem Jugendamt ein Gesicht geben. Und 5% von allen diesen Ersthausbesuchen haben zur Folge, dass wir auch eine Hilfe einrichten. Früher ist ja teilweise das schon als Ideologie in der Jugendhilfe vor sich hergetragen worden mit diesem völlig freiwilligen Zugang. Wir sitzen da und wer nicht freiwillig zu uns kommt, der kommt nicht. Das hat natürlich fachlich Gründe. Zwangsberatung gibt's eigentlich nicht. Auf der anderen Seite haben wir damals, glaube ich, in dieser Phase der Jugendhilfe in ganz Deutschland haben wir die Verantwortung für den Zugang zu der Hilfe eigentlich komplett dem Hilfsbedürftigen übertragen. Und da gibt es viele, die können diese Verantwortung nicht tragen, weil sie die Antriebskräfte verloren haben, eine solche Hilfe zu suchen. Und deswegen wurde es Zeit, dass man durch aufsuchende Sozialarbeit wieder ein Stück mehr Verantwortung für den Beginn eines Hilfeprozesses übernimmt. Der Stadtrat unterstützte damals einstimmig die Arbeit des Jugendamtes. Das ist bis heute so geblieben. Inzwischen wurde das Dormagener Modell Vorbild für das neue Bundeskinderschutzgesetz. Es setzt auf die Zusammenarbeit sämtlicher Einrichtungen der Jugendhilfe. In einem Netzwerk für Familien arbeitet das Jugendamt eng mit Hebammen, Kinderärzten, Erziehern und Lehrerinnen zusammen. Wir haben 2005 überprüft oder haben ermittelt, dass 6% aller Dreijährigen nicht in Einrichtungen sind und haben dann geguckt, was sind das für Kinder, und haben festgestellt, das sind die Kinder, die es eigentlich am meisten nötig hätten. Also die aus bildungsfernen Familien kommen, die aus Familien kommen mit Migrationshintergrund Und dann haben wir dafür geworben, für unsere Einrichtung. Wir haben auch Leute, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen, die können kostenneutral ihre Kinder in diese Einrichtung schicken. Und es ist so, dass heute alle Dreijährigen in Einrichtung gehen. Diese Betreuungsplatzgarantie ab dem vierten Lebensmonat, die wird gut angenommen in Dormagen, sehr gut. Die Kommunen haben in Deutschland im Jahr 2007 für Hilfen zur Erziehung 75 Euro ausgegeben, die teuerste Kommune etwa 100 und Dormagen etwa 50 Euro pro Kopf gerechnet. Und so ist das in Dormagen geblieben. Aber der Spitzenwert liegt jetzt bei 150. Denn es gibt viele Grundlagen und Prognosen, warum das mehr wird. Das fängt damit an, dass natürlich die wachsende Kinderarmut ein wachsendes Risiko ist, auch für den Kinderschutz. Und wenn es dann einem gelingt, die Kosten einigermaßen zu halten, dann hat man eigentlich schon bewiesen, dass Prävention sich rechnet. In Dormagen haben sich zwischen 1999 und 2012 die Fälle familienbezogener Erziehungshilfen mehr als verdreifacht. Auch die Inobhutnahmen stiegen an. Waren es 2005 noch 8 Kinder, sind es 2012 schon 28 Kinder, die für kurze oder längere Zeit aus einer Familie herausgenommen werden mussten. Gerd Trzeskowski ist offen für ein kurzfristig vereinbartes Gespräch. Gibt es in der Dormagener Stadtverwaltung Widerstand gegen das Kinderschutzmodell, frage ich den Fachbereichsleiter für Kinder, Familien und Senioren. Nein, es ist ganz deutlich, dass wir insgesamt eine hohe Personalausstattung, einen hohen Ressourceneinsatz haben. Wir waren Mitte des letzten Jahrzehnts in der Haushaltssicherung. Freiwillige Leistungen als solche sind dann ja zu streichen. Wir haben es bei der Aufsichtsbehörde seinerzeit geschafft, weitere freiwillige Leistungen, zum Beispiel Reduzierung der Kindergartenbeiträge für untere Einkommensgruppen hinzubekommen, weil wir belegen konnten, dass Kinder, die früh gefördert werden, hinterher weniger Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen. Hast du das heute Morgen geschickt? Nee. Also, kannst du das hier nicht gucken? Ich verbringe 2 Tage im Dormagener Jugendamt. Morgens treffen sich die 16 Mitarbeiter zu einem Gedankenaustausch im Büro der Sozialarbeiterin Ina Oberlack. Hier sitzen oder stehen sie mit der Kaffeetasse in der Hand zwischen Tisch, Schreibtisch und einem Kaufmannsladen aus Holz. An den Wänden Plakate, Kurt Cobain und Ulrich Mühe. Das Team hat für mich ein Programm zusammengestellt. Junge Eltern eines Babyclubs im Kindergarten kennenlernen, Treffen mit der Caritas, Elternbegrüßungsbesuch, Fallbesprechung, Elterncoaching und Gespräche mit Ihnen, den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Ich darf Fehler machen und es möchte ich noch hinzufügen, sehr schwierig in der Sozialarbeit von Erfolg oder Misserfolg, also den auszumachen. Natürlich, wenn das Kind tot ist, dann kann man von Misserfolg sprechen, ne? Aber da gibt es ja noch ein Riesenfeld dazwischen. Wann ist denn eine Arbeit mit einer Familie erfolgreich verlaufen? Oder wie macht man dann Fehler aus im Prozess? Caroline Daniel gefällt die familiäre Atmosphäre im Dormagener Jugendamt. Bei ihnen gäbe es auch keine Überlastanzeigen, erzählt die 26-jährige Sozialarbeiterin. Wäre es vielleicht besser heute, wenn ich vor 2 Jahren nicht eine sozialpädagogische Familienhilfe, sondern eine Heimunterbringung installiert hätte, ja, die Frage kann man sich stellen, aber da kommt man schwer zu einem Ergebnis, da kann man ja nur mutmaßen. Also eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht im Kinderschutz. Es passiert so viel in den Familien, von dem wir nichts wissen. Und dazu sagen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass da niemals ein Kind, was in meiner Obhut ist, ums Leben kommt, das würde ich so nicht unterschreiben. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich systematisch alle Notizen und Vermerke noch einmal. Und indem ich mir alles wieder durchlese, komme ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ich gehe immer allen Meldungen nach. Darauf kannst du Gift nehmen. Wegen mir. Und darauf kannst du Gift nehmen. Wird es keinem Wutz da draußen. Oh, das lasse ich mir nicht vorwerfen. Dass ich da nachlässig. Ich habe schon viele Kinder aus unbeschreiblichen Situationen herausgeholt. Weil was ist, wenn doch was? Telefon! Ist? Feuerwehreinsatz, wir müssen... Aber mal zackig! Immer wieder höre ich von Mitarbeitern, wie schwierig es ist, trotz aller Fachkompetenz, Entscheidungen zu fällen. Wenn man zum Beispiel sexuellen Missbrauch in einer Familie vermutet, es aber nicht beweisen kann, wie soll man damit umgehen? Die Unsicherheit im Handeln bleibe, auch wenn man erfahren sei, erzählt der 57-jährige Sozialarbeiter Martin Hüsch-Stelzmann. In der Sozialarbeit seien sie immer ganz direkt mit den gesellschaftlichen Veränderungen konfrontiert. Wir haben viel mehr Anfragen auf Tagesbetreuung zu unglaublichen Zeiten, morgens ab 5:30, abends bis 10 Uhr. Ja. Und ich glaube, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so wie die jetzt ist, wenn die so bleiben soll, wird man nicht drum herum kommen, viel mehr 24-Stunden-Kindergärten, die auch am Wochenende geöffnet haben, zu eröffnen. Weil wenn man nicht will, dass die Menschen die Kinder alleine in der Wohnung lassen, was ich auch erlebt habe. Ne? Alleinerziehender Vater, der bei Nachtschicht seine 9-jährige Tochter alleine gelassen hat und über Telefon mit der dann Kontakt hatte. Und das hat 4 Jahre lang wunderbar geklappt. Das Kind hat die Belastung getragen und die ist mit 13 vollkommen ausgebrochen, weil die das gar nicht eingesehen hat. Also nach dem Motto, ich kann doch schon alles und jetzt geht's mal um mich. Und dann fingen dann die Dinge an, dass sie dann halt Freunde eingeladen hat nachts in der Wohnung und dass das alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ich bin unterwegs mit der Jugendamtsleiterin Martina Hermann-Biert. Wir fahren zu einer Eltern-Coaching-Gruppe. Ziel dieser freiwilligen Leistung des Jugendamtes ist unter anderem, die Herausnahme eines Kindes aus der Familie zu verhindern. Denn in Obhutnahmen sind die teuersten Maßnahmen der Jugendhilfe. Im Schnitt kostet diese Maßnahme monatlich 7.000 Euro, erzählt die Jugendamtsleiterin. Doch nicht immer führt das Coaching dazu, dass Eltern und Kinder zusammenbleiben können. Hallo. Hallo, ich bin vom Jugendamt. Hallo. 3 Frauen und ein Mann erzählen Geschichten von ihren Kindern, wie die ihr Leben auf den Kopf gestellt haben. Sie erfahren, dass andere Eltern ähnliche Probleme haben wie sie. Sie sind nicht mehr allein. Die Scham nimmt ab, die Handlungsfähigkeit zu. Christian war damals 13, hat also geklaut und diversen Blödsinn gemacht. Und das Ganze eskalierte dann, dass er einen Kumpel gefunden hatte, mit dem er sich dann nachts verabredet hatte und das Dorf verschönert hat mit Graffiti. Das Beste war natürlich ein Jaguar. Und also es war ein Schaden von mehr als 1.000 Euro, also locker 20.000, 25.000, weil Hauswände und alles betroffen war. Ich habe jetzt einen 17-jährigen Sohn, Yannick heißt der. Seit 3-4 Jahren habe ich sehr, sehr starke Probleme mit ihm. Dazwischen kam noch, dass ich in Trennung dann lebte, hatte 3 Kinder und alleinerziehend. Dann hat er die Schule geschwänzt, dann wurde er von einer Schule verwiesen und hat Mist gebaut. Und manchmal hätte ich ihn am liebsten erschlagen. Ich bin hier, es geht um unseren Sohn Christopher, der ist 15,5. Christopher ist auch immer schon schwierig gewesen, bis das auch völlig ausuferte. Der hat Heuballen angezündet, also so eine komplette Heumiete war das dann, 250 Heuballen, 10.000 Euro Schaden, zahlen wir jetzt noch ab. Und damit fing das eigentlich alles an. Die Kinder dieser Eltern wurden alle in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht, weg von Dormagen. Doch die Unterstützung durch das Jugendamt geht weiter, denn wenn die Eltern Mut und Kraft tanken, werden sie sich mit ihren Kindern vielleicht wieder versöhnen können. Eine sinnvolle Maßnahme. Hatte 2 Sachen angemeldet, okay. Ist aber nicht da. Deswegen darfst du anfangen, dann hat der Uwe noch was ohne 500. Treffen der Sozialarbeiter im Gemeinschaftsraum. Fallbesprechung. Heute geht es um 3 Familien. Seit Jahren werden sie vom Jugendamt mit sozialpädagogischen Familienhilfen unterstützt. Ziel der Maßnahmen ist es, dass Familien zusammenbleiben können und dabei der Kinderschutz gewahrt bleibt. Gar nicht so einfach. Also, ich habe einfach mal eine Fallvorlage von 2006, ergänzt 2011 und jetzt ergänzt um 2013 nochmal ausgedruckt. Ich glaube nicht, dass ich die ganze Familiengeschichte von vorne so ausführlich... Wie wirken sich die sozialpädagogischen Hilfen auf das Leben der Familie aus? Wie geht es den Kindern? Hat es Sinn, die Familie weiter zu unterstützen? Oder ist es für die Kinder und Jugendlichen nicht vielleicht besser, wenn man sie aus den Familien herausnimmt? Was die sozialen Fachkräfte hier routiniert besprechen, ist nicht immer leicht zu ertragen. Und es da aussah und roch mit vielen Tieren und verwahrlost ohne Ende. So sind wir da eingestiegen mit dem Ordnungsamt. Dann haben die Eltern sich ziemlich schnell auf eine SPFH eingelassen. Die war da auch 3 Jahre, glaube ich, drin. In dem Rahmen wurden Schuldnerberatung gemacht, eine Privatinsolvenz angeregt mit Schulen und Kindergarten. Im Bundeskinderschutzgesetz von 2012 wird der frühe Zugang zu Familien eingefordert, auch um Kinder und Eltern von Anfang an zu fördern. Doch bereits heute sind die Kommunen kaum in der Lage, die gestiegenen Kosten im Bereich der Erziehungshilfe zu finanzieren. Sie brauchen für die Aufgaben des Kinderschutzes mehr finanzielle Förderung von Bund und Ländern. In Kinder und Familien zu investieren, kostet zwar zuerst mehr Geld, doch es rechnet sich langfristig. Das beweist Dormagen. Aufsuchende Sozialarbeit ist überall möglich. Dormagen ist kein Paradies, aber es könnte Ansporn sein für andere Kommunen. Wenn die Jugendhilfe präventiv arbeitet, ist sie weniger darauf angewiesen, Glück zu haben. Das Glück, dass kein Kind vor ihren Augen vor die Hunde geht. Das ist natürlich ein Krux in ganz Deutschland. Nicht nur in der Jugendhilfe, auch in anderen Fragen von kulturellen, sportlichen, sozialen Leistungen, Bildungsleistungen. Die ärmsten Bundesländer und die ärmsten Städte in Deutschland haben den höchsten Problemdruck. Die müssten eigentlich das meiste Geld haben. Sie sind aber die ärmsten. Und durch diese Verteilung kommt es natürlich dazu, dass die aus Verzweiflung häufig auch Dinge kürzen, die am Schluss dazu führen, dass sie noch mehr Geld ausgeben müssen, dass sie gar nicht aus der Falle kommen. Das ist eine furchtbare Spirale. Und wenn man dem wirklich entgegenwirken will, dann müsste man eigentlich über Finanzverteilung anders nachdenken im Lande. Glücksspiel Kinderschutz von Charlie Kowalczyk. Es sprachen Volker Niederfahrenhorst, Susanne Freiler und die Kinder Jakob Mamet, Eva, Nora und Alicia Dreier und Sophia Klimpel. Dazu gab es Ausschnitte aus dem Hörspiel Kaspar Häuser Meer von Felicia Zeller. Technische Realisation Martina Meiser, Sascha Huppert und Manfred Jungmann. Regie Denise Dreier, Redaktion Barbara Kretz. Ich bin jetzt 10 und ich heiße Rebecca. Was ich mir von meinen Eltern wünsche? Ganz schön viel. Also, die sollen aufhören, sich zu beschimpfen. Meine Eltern reden immer davon, dass sie sich scheiden lassen. Das finde ich nicht gut. Außerdem wünsche ich mir einen Hund, mit dem ich spielen kann. Ich wünsche mir, dass sie nicht immer an ihre blöde Arbeit denken. Und dass sie mit mir Kuchen backen oder einfach mal mit mir spielen. Das machen sie fast nie. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2013.